von Human die Herrschaft. Willst du überleben, musst du tun, was wir verlangen. Was für einen Ruhm willst du Loser hier erlangen? Deine Crew wird wie das Coca-Blatt in Kuba zerstampft. Wir übernehmen von Human die Herrschaft. Willst du überleben, musst du tun, was wir verlangen. Was für einen Ruhm willst du Loser hier erlangen? Deine Crew wird wie das Coca-Blatt in Kuba zerstampft. Digga, kennst du Blow? Dann weißt du, was und wer ich bin. Ticke Coca über Grenzen, habe dadurch viel Gewinn. Bringe den Renzenstoff direkt nach Deutschland. Sowas kriegst du bei mir mit Treuhand im Kartell, ein Leutnant. Keine gesteckte Scheiße, sondern Zeug bei denen, die Kontrolle entgleitet. Alle wollen das Weiße, greifen gierig und kollen erscheinen, fressen den Kolben und Beine. Denn sie sind weniger stolz, eher feige. Ach, Profischüsse, ich will sie. Ebenso Sniffen abdriften mit Giften, die mich sicherlich bald richten. Ja, ich erzähle Geschichten in Gedichten, doch du wirst sie bald sichten. Hör du wichtig, ich werde sie dir berichten. Ich hebe sie an einen Schläfen und ran. Siehe dich als ein Schädel durch den bewegenden Hebel zersprang. Spiele ich gegen mit jedem elenden Mann, der seine Segel entspannt und 31 Flehen verlangt. Doch für mich gilt einzig und allein die Omerta. Jeder stirbt, der dieses Gesetz bis jetzt in der Bar verwehrt hat. Wir übernehmen von nun an die Herrschaft. Willst du überleben, musst du tun, was wir verlangen. Was für einen Ruhm willst du Loser hier erlangen? Deine Crew wird wie das Coca-Blatt in Kuba zerstampft. Wir übernehmen von nun an die Herrschaft. Willst du überleben, musst du tun, was wir verlangen. Was für einen Ruhm willst du Loser hier erlangen? Deine Crew wird wie das Coca-Blatt in Kuba zerstampft. Im Rhythmus von dem Takt bedeck ich meinen Flow perfekt auf Parts. Mit den Zeilen kratzen, was der Rest zu macht. Ich bleibe meiner Linie treu und höre keine anderen Bars. Du hingegen hörst dich an wie Rap mit Loch. Es fehlt dir nicht ein Style und Disses, fehlt dir was. Ach, Talent, dir fehlt ein wenig Mittwoch. Denn Rap für Bitches liegt voll im Trend. Ich bin das derbe Gegenteil von jedem, der sein Ego hat. Zitiere meine Gegner auf die Armlänge von Kontern ganz. Alter, was für ein Scheißvergleich. Ganz einfach nicht piss. Aber feile eifrig an den Lines mit Coke in meine Nase. Fahren das Hacken mit der Karte, bildet jedes Mal den Geist von mir. Was soll ich noch viel sagen? Meine Drogen sind ein Teil vom Plan. Heute bin ich gut drauf, morgen sieht es vielleicht anders aus. Ich bleibe optimistisch und die Welt liegt nicht gewiss. Ich kann es mir jetzt nicht leisten, meine Tür zu unterdrücken. Deshalb bin ich einfach wach und hole durch das weiße Zeug. Yeah. Wir übernehmen von nun an die Herrschaft. Willst du überleben, musst du tun, was wir verlangen. Was für einen Ruhm willst du Loser hier erlangen? Deine Crew wird wie das Coca-Blatt in Kuba zerstampft. Wir übernehmen von nun an die Herrschaft. Willst du überleben, musst du tun, was wir verlangen. Was für einen Ruhm willst du Loser hier erlangen? Deine Crew wird wie das Coca-Blatt in Kuba zerstampft. Wir übernehmen von nun an die Herrschaft. Willst du überleben, musst du tun, was wir verlangen. Was für einen Ruhm willst du Loser hier erlangen?